بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zum Anfang dieser Vortragsreihe. Es geht um die Bedingungen von La ilaha illallah. So wie jede Tat im Islam an Shurut, an Säulen, beziehungsweise ich meine Bedingungen gebunden ist, so ist auch die Shahada an Bedingungen gebunden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Jannah und Jahannam nur erschaffen wegen diesem Satz. Und dieser Satz entscheidet, ob man in Jannah kommen wird oder nicht. Deswegen ist es so wichtig, den Tawhid zu lernen und was dazu gehört. Die erste Bedingung von La ilaha illallah ist Al-Ilm. Es ist auch nicht so wichtig, wie man diese Bedingung einteilt, ob man mit A oder B anfängt sozusagen. Wichtig ist, dass man sie erwähnt. Zur ersten Bedingung, Al-Ilm, das Wissen. Für einen Muslim ist es verpflichtend zu wissen, was das Glaubensbekenntnis des Islams bedeutet und was es von einem verlangt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich lese es auf die deutsche Übersetzung gleich vor, inshallah, also die ungefähre Übersetzung. Sura 47, Vers 19. So wisse, dass es keinen zu Recht Angebeteten gibt, außer Allah. Das steht hier in Befehlform. Also man muss wissen, was La ilaha illallah bedeutet. Und in Sura 43, Vers 86 sagt Allah: Und nicht besitzen diejenigen, die sie außer ihm anrufen, Fürsprache, außer denen, welche die Wahrheit bezeugen und wissen. Mit die Wahrheit bezeugen ist La ilaha illallah gemeint, sagt Sheikh al-Hakami rahimallah in Ma'arijul Qabul. Ibn Kathir rahimallah sagt in Tafsir al-Quran al-Azim zu dieser Ayah: Und nicht besitzen diejenigen, die sie außer ihm anrufen, nämlich die Götzen und Götzenbilder, Fürsprache. Also, sie sind für jene, die Mushrikin, nicht zur Fürsprache imstande, außer denen, welche die Wahrheit bezeugen und wissen. Dies bedeutet, wer jedoch die Wahrheit mit Verstand und Wissen bezeugt, dessen Fürsprache wird bei Allah mit seiner ihm erteilten Erlaubnis Nutzen bringen. Al-Qurtubi rahimahullah sagt in Al-Jami'ul Ahkam al-Quran zur gleichen Ayah: Die Aussage Allahs, außer denen, welche die Wahrheit bezeugen und wissen, weist auf zwei Bedeutungen hin. Erstens, dass das Bezeugen der Wahrheit keinen Nutzen bringt, außer in Verbindung mit Wissen. Die zweite ist, dass die Bedingung für alle anderen Zeugenaussagen im Recht und anderen Bereichen ist, dass der Zeuge jemand ist, der Wissen über sie, also die Zeugenaussage, besitzt. Imam al-Tabari rahimullah sagt in Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayah al-Quran, also der Tafsir zur gleichen Ayah: Nicht besitzen jene, die von den Mushrikin neben Allah angebetet werden. Also im Original steht das Verb anbeten nicht im Passiv, sondern im Aktiv. Aber für das bessere Textverständnis wurde es hier vom Original leicht abgewichen. Ich lese nochmal vor, inshallah. Nicht besitzen jene, die von den Mushrikin neben Allah angebetet werden, für irgendjemanden Fürsprache bei ihm, also Allah, außerdem, der die Wahrheit bezeugt, und sein Bezeugen der Wahrheit ist sein Bekenntnis zum Tawhid Allahs. Damit meint er Allah, außer denen, die Iman an Allah haben und Wissen über die Wirklichkeit seines Tawhids haben. Also muss derjenige, der das Glaubensbekenntnis ausspricht, auch wissen, was ausspricht. Also diese, das sind nicht Teil von Imam Tabaris Worte, sondern eigene Worte. Also er muss auch wissen, was er ausspricht. Schließlich heißt es nicht Aqulu, ich sage, sondern Ashhadu. Und bezeugen kann man nur das, was man kennt. Ashhadu als ich bezeuge. Ibn Mandhur, Rahimullah, sagt in Lisan al-Arab, Ibn Sida sagt, der Bezeugende ist der Wissende, der das darlegt, was er weiß. Band 7, Seite 222, Stichwort Shahide. Lisan al-Arab, Band 7, Seite 223, Stichwort Shahide. Abu Bakr, also auch von Ibn Mandhur, Rahimullah. Abu Bakr al-Anbari sagt, zum Ashhadu an la ilaha illallah, ruft das Gebetsruf, dass dieser bedeutet, ich weiß, dass es keinen zurecht Angebeteten gibt außer Allah und ich lege da, dass es keinen zurecht Angebeteten gibt außer Allah. Er, also Abu Bakr, sagt, und sein Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ruf bedeutet, ich weiß und lege da, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Zur Aussage Allahs, Surah 3, Vers 18, bezeugt hat Allah, dass es keinen zurecht Angebeteten gibt außer ihm. Abu Ubaidah sagt, die Bedeutung von bezeugt hat Allah ist, entschieden hat Allah, dass es keinen zurecht Angebeteten gibt außer ihm. Die Wahrheit dieser Aussage ist, gewusst hat Allah und dargelegt hat Allah, denn der Bezeugende ist der Wissende, der darlegt, was er weiß. Lisan al-Arab, Band 7, Seite 223, Stichwort Shahida. Und weiter im selben Buch, Ibn Mandhur in Lisan al-Arab, wieder Band 7, Seite 223, Stichwort Shahida. Al-Mundhiri fragte Ahmed ibn Yahya über die Aussage Allahs, bezeugt hat Allah, dass es keinen zurecht Angebeteten gibt außer ihm. Darauf sagt er, alles was da lautet, bezeugt hat Allah, bedeutet, gewusst hat Allah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah sagt in Majma'atul Fatawa, Band 14, Seite 187, das Zeugnis erfordert das Wissen des Bezeugenden, seine Wahrhaftigkeit und seine Darlegung. Das Zeugnis kommt nicht ohne diese Dinge zustande. Von Uthman wird überliefert, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer stirbt und weiß, dass es keinen zurecht Angebeteten gibt, außer Allah, tritt ins Paradies ein. In Sahih Muslim ist das überliefert. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.